Das waren die Stimmen von Holger Tschukay und Jackie Liebezeit. Juli 1970. Irmin Schmidt ist in Kontakt mit Jerzy Skolimowski für seinen Film Deep End. Schmidt erzählt den Kernleuten, was der Regisseur sich vorstellt für eine Szene in Soho, die 18 Minuten dauert. Sie sollen ein langes Musikstück schaffen, das von Anfang bis Ende nicht den Rhythmus wechselt. Das viertelstündige Stück Mother Sky entsteht, es wird komplett abgemischt und ertönt mit voller Lautstärke, als Mike, eine der Hauptfiguren, auf die Straße geht. Nur während der Dialoge wird die Musik von Ken etwas leiser. Endlich, als Mike Unterschlupf findet in der Kasper einer Kurtisane, ist die Musik fast nicht mehr hörbar. Deep End, der Film, wird gefeiert bei den Festivals in Venedig und New York. Einer der bizarrsten und hypnotisierendsten Filme seit langer Zeit, schreibt die Chicago Tribune.